Yeah-da-dum. For whatever, back what never. Stand up, Grenada. Stand up again, Grenadian. Don't let nobody come in and dictate your course of action. All of them who oppose your revolution. A political band is just like the American States. Paratroopers have invaded Grenada with helicopter gunships. United States helicopters have invaded Grenada with helicopter gunships. Grenadians, our country is now under attack. United States paratroopers invaded at 5:40 this morning. Our armed forces are engaging them in fierce battle. All Grenadians report immediately to our respective militia bases. All doctors, nurses, and medics report to the hospital immediately. United States paratroopers have invaded Grenada with helicopter gunships. Das war die letzte Sendung von Radio Free Grenada. Der Aufruf zum Widerstand gegen die Yankee-Invasion am 25. Oktober 1983. Ja, immer wieder das gleiche Muster. Sie kommen während des Morgengrauens. Bei sanfter Dünung und nach den Bomben, die Terroristen des Pentagon, die fressen geschwärzt in Kugelwesten, schießen auf alles, was sich bewegt. Und dann verteilen sie Keks und Schokolade und hören sich die Hitparade an. Yeah. Ja, immer wieder das gleiche Muster. Sie grölen es in ihrem schlechten Choral. Von den Tempeln des Montezuma bis in den Dschungel von Vietnam. Die Blutspur for right and for freedom der Herren. Und sie kennen nicht mal diese Herren. Nur die Zeichen auf Waffen und Schokolade, der Rüstung und Nahrungsmittelkonzern. Ja, immer wieder das gleiche Muster, erinnern wir uns. Nachdem das alte, korrupte Regime in Grenada im März 1979 beseitigt worden war, nach einem kurzen, unblutigen Aufstand, der Prozess der gesellschaftlichen Umgestaltung in Gang gesetzt wurde durch Einführung der kostenlosen Medizin, Steuerfreiheit für die Armen, als die Alphabetisierungskampagne Erfolg zeigte, Staatsfarmen und Genossenschaften gegründet wurden und die Grenadiner sich organisierten in zahlreichen Aktionskomitees und Gruppen und dadurch der revolutionäre Prozess allmählich das ganze Land erfasste, da schätzte man die Lage im Weißen Haus so ein. Das Beispiel auf der kleinen karibischen Insel kann Schule machen in unserem Hinterhof. Also ließ man das Kapital sich zurückziehen und die Kredite sperren. Es ging trotzdem weiter in Grenada. Das Volk sang Forward Ever, Backward Never. Da mobilisierte die CIA ihre Killerkommandos. Morris Bishop, Ministerpräsident von Grenada und Führer der revolutionären Jujul-Bewegung konnte dem Attentat noch entkommen. Doch als man ihn nach einem Putsch gefangen gesetzt hatte und das Volk ihn befreien wollte, wurde er erschossen. Und so konnten sie wieder für Law and Order sorgen, for right and for freedom, die Terroristen des Pentagon. Ja, immer wieder das gleiche Muster, sie kommen während des Morgengrauen. Doch kommen sie jetzt manchmal schon nicht mehr weiter, endet die Blutspur der Todesschwadron. Am Ho Chi Minh vor dem Schlamm am Ufer der Schweinebucht und in den grellen Licht von Beirut im Sand der persischen Wüste und auch in Grenada und auch in Nicaragua vergisst man das nicht. Yeah, Adam. Forward ever, backward never.